Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo, guten Morgen. Hört ihr mich alle gut? War lange gestern Abend, gell? Ja, die Hälfte der Mannschaft ist noch nicht da, sehe ich, aber die werden langsam eintrudeln. Ich begrüße euch zum zweiten Tag der Europäischen Wirtschaftskonferenz der Piratenpartei Deutschland hier in Frankfurt. Wir werden gleich starten mit einem kurzen Beitrag unseres Fraktionsvorsitzenden NRW, dem Nick Haflinger. Der hat etwas Kurzes vorbereitet für heute Morgen, und zwar wird er Globalisierungsfragen, die uns beschäftigen, hier mit einigen Folien untermauern, die sehr, sehr interessant sind. Das kann ich hier schon im Vorab sagen. Er hat da auch Material von der Eidgenössischen Technischen Hochschule aus Zürich. Da kann man dazu sagen, es gibt eigentlich nach meiner Meinung nur noch zwei richtig unabhängige Institute in Europa. Das ist das Max-Planck-Institut und das ist die ETH in Zürich. Toll, dass du das uns gleich präsentieren wirst. Danach geht es dann sofort weiter mit einem kleinen Podium mit ebenfalls wieder Joachim Paul und Lukas Zeise, Kolumnist, langjähriger Wirtschaftsjournalist, Mitbegründer der Financial Times Deutschland, werden wir nachher noch alles dann gleich machen. Das ist gleich im Anschluss daran. Dann werden wir uns über die Geld- und Fiskalpolitik in Europa beschäftigen und mal gucken, was uns die anderen Parteien im Wahlkampf da anbieten, um da mal zu gucken. Danach wird dann unsere politische Geschäftsführerin, die Katja, eingetroffen sein um 11 Uhr. Und da freuen wir uns sehr darauf. Dann wird auch noch Presse wahrscheinlich heute, hat sich angemeldet, das Handelsblatt. Wir freuen uns auf eine gute Rede von der Katja. Dann haben wir einen tollen Slot von Robert Stein-Holzheim, der zweite Slot heute, der uns eine gesellschaftliche Vision der Piratenpartei präsentieren wird oder mit uns zusammen hier diskutieren möchte. Das Letztgenannte natürlich. Okay, danke Robert dafür, dass du hier diesen Slot vorbereitet hast, so kurzfristig auch vorbereitet hast. Wirklich vielen, vielen Dank. Und am Nachmittag dann haben wir die Spitzenkandidatin aus NRW, die Melanie Kalkowski, hat einen tollen Slot vorbereitet mit Lobbyismus und Korruption in unserer Wirtschaft. Das wird eine Vertreterin von Transparency Deutschland da sein, die Marion Stein, und einer der geschassten Steuerbeamten, war so eine interessante Affäre in Deutschland, in Hessen besser gesagt hier, das ist ja auch, wir haben auch Landtagswahlen in Hessen, da sind 4 Steuerbeamte zu arg, 12 sogar, danke Patsy. Okay, und die haben ihren Job zu ernst genommen damals, und das ist auch eine interessanter Wahlkampfgegenstand auch für die Landtagswahl in Hessen, würde ich mal sagen. Ganz genau. Aber das werden die Leute, das wird die Melanie zusammen mit ihren Gästen heute Nachmittag in ihrem Slot machen. So, jetzt habe ich lange genug geredet. Ich übergebe dann das Wort an Nick Haflinger. Viel Spaß. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.